Weiß genau, wohin du willst. Dein Weg scheint vorgegeben. Wenn eins klar ist, dann dein Ziel. Von Unklarheiten hältst du grad nicht viel. Vielen, vielen Dank. Geil. Danke. Wir waren die grünen Raben. 2 Wochen Sonnenbrand am Mühlenstrand, seid vorbei, be there or be square, sorry. Ja, viel Spaß noch, einen schönen Abend, bis bald, ja. Tschüss. Im Übrigen, uiuiuiui, was koppelt hier so? Im Übrigen, der Florian hat es vorhin angesprochen, wir sind praktisch für dieses Jahr noch genau einmal zu sehen. Wir machen ein Päuschen, also kommt bitte bei uns am Sonnenbrand vorbei. Da gibt es auch nochmal das volle Set, in voller Länge ungeschnitten, mit allem, was da noch so rumschwirrt. Und ich hätte fast gesagt, ihr habt es nicht anders gewollt. Ihr kriegt noch einen.